hassen. Eure Gegner lernt ihr schnell zu hassen. Endlich wird es noch passieren. Krawalle machen und randalieren. Zäune brechen und in Ketten reißen. Gegner, die sich in die Hosen scheißen. Aber Könige im Stadion. Steht zu eurer Mannschaft, ihr haltet zu eurem Land. Aber ihr werdet oft verkannt als Wildhorde ohne Verstand.